Übungsdialog Arzt. Langsames Sprechtempo. Michael wacht früh auf. Er fühlt sich nicht wohl. Er hat Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Er hat keinen Appetit. Michael beschließt, zum Arzt zu gehen. Er ruft in der Praxis an, um einen Termin zu vereinbaren. Die Sprechstundenhilfe gibt ihm einen Termin für den Nachmittag. Am Nachmittag fährt Michael mit dem Rad zur Praxis. Zunächst muss er im Wartezimmer Platz nehmen. Nach einer halben Stunde wird er aufgerufen. Die Assistentin führt ihn in das Sprechzimmer. Der Arzt kommt und fragt Michael: Welche Beschwerden haben Sie? Michael erzählt: Ich habe starke Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Außerdem habe ich Husten und Schnupfen. Der Arzt schaut ihm zuerst in den Hals, dann hört er seine Brust ab. Michael hat eine Erkältung und eine Halsentzündung. Der Arzt verschreibt ihm ein Antibiotikum. Er muss jeden Morgen eine Tablette nach dem Frühstück einnehmen. Er soll viel trinken, am besten Kräutertee oder Wasser, und sich ausruhen. Für die Tabletten stellt ihm der Arzt ein Rezept aus. Damit muss er zu einer Apotheke gehen, um dort das Medikament abzuholen. Die Apothekerin gibt ihm das Antibiotikum und wünscht ihm gute Besserung.